Die Entwicklung der Darmflora. Als Babys in der Gebärmutter sind wir in der Regel völlig keimfrei. 9 Monate lang berührt uns niemand außer unserer Mutter. Unsere Nahrung wird vorverdaut, unser Sauerstoff vorgeatmet. So filtern mütterliche Lunge und Darm alles, bevor es zu uns kommt. Wir essen und atmen durch ihr Blut, das durch ihr Immunsystem keimfrei gehalten wird. Wir sind ummantelt von der Fruchtblase und umschlossen von einer muskulären Gebärmutter, die wiederum durch einen dicken Pfropfen zugekorkt ist, wie ein großer Tonkrug. So können uns kein Parasit, kein Virus, kein Bakterium, kein Pilz und schon gar kein anderer Mensch antasten. Wir sind sauberer als ein Operationstisch nach Desinfektionsmittelflutung. Dieser Zustand ist außergewöhnlich. Wir werden nie wieder in unserem Leben so behütet und so alleine sein. Wären wir außerhalb der Gebärmutter dazu angelegt, keimfrei zu sein, wären wir anders gebaut. So aber hat jedes größere Lebewesen mindestens ein anderes Lebewesen, das ihm hilft und als Gegenleistung auf ihm wohnen darf. Deswegen haben wir Zellen, deren Oberfläche sich sehr gut zum Andocken von Bakterien eignet. Und Bakterien, die sich über Jahrtausende mit uns entwickelt haben. Sobald die schützende Fruchtblase irgendwo undicht ist, geht die Besiedlung los. Waren wir eben noch Wesen aus 100% menschlichen Zellen, besiedeln uns bald schon so viele Kleinstlebewesen, dass wir zellenmäßig nur noch zu 10% Mensch und zu 90% Mikrobe sind. Da unsere menschlichen Zellen wesentlich größer sind als die unserer neuen Mitbewohner, sieht man das nur nicht. Bevor wir unserer Mutter das erste Mal in die Augen blicken, haben sich die Bewohner ihrer Körperhöhlen erstmal unsere Augen angesehen. Zunächst lernen wir die vaginale Schutzflora kennen. Ein Volk, das wie eine Armee dazu da ist, ein sehr wichtiges Gebiet zu verteidigen. Dafür stellt es zum Beispiel Säuren her, die andere Bakterien verscheuchen, und hält so den Weg zur Gebärmutter von Zentimeter zu Zentimeter sauberer. Während die Nasenlochflora noch etwa 900 verschiedene Bakteriensorten bietet, wird im Geburtskanal streng aussortiert. Übrig bleibt der hilfreiche Mantel aus Bakterien, der sich schützend um den sauberen Babykörper legt. Die Hälfte dieser Bakterien besteht aus nur einer Sorte, Lactobacillen. Sie stellen besonders gerne Milchsäure her. Logisch, dass hier auch nur leben kann, was durch die sauren Sicherheitskontrollen kommt. Geht alles gut bei der Geburt, folgt allerlei Hautkontakt, bis man meist von einer fremden Person in Plastikhandschuhen angefasst und in irgendetwas eingewickelt wird. Jetzt befinden sich die Gründerväter unserer ersten mikrobiellen Besiedlung in uns und auf uns. Hauptsächlich mütterliche Vaginal- und Darmflora, dazu Hautkeime und wahlweise noch, was das Krankenhaus selbst so im Repertoire hat. Das ist ein recht guter Mix für den Anfang. Die Säurearmee schützt vor schlechten Eindringlingen, andere beginnen schon mal das Immunsystem zu trainieren und die ersten unverdaulichen Bestandteile der Muttermilch werden von helfenden Keimen für uns zerlegt. Manche dieser Bakterien benötigen knapp 20 Minuten, um die nächste Generation zu gründen. Trotz dieser rasanten Bevölkerungsentwicklung wird es noch ungefähr 3 Jahre dauern, bis sich in den darmigen Gefilden eine passende Flora eingependelt hat. Bis dahin spielen sich in unserem Bauch dramatische Machtwechsel und große Bakterienschlachten ab. Einige Völker, die wir irgendwie in den Mund bekommen, breiten sich rasant in unserem Bauch aus und verschwinden genauso schnell wieder. Andere werden ein Leben lang bei uns bleiben. Wer sich ansiedelt, hängt zum Teil von uns ab. Mal lutschen wir an unserer Mutter herum, dann knabbern wir an einem Stuhlbein und zwischendurch geben wir der Autoscheibe oder dem Nachbarshund warme Dampfküsschen. Wir sammeln unser Schicksal sozusagen mit dem Mund. Die Stuhlprobe zeigt, was hinten dabei rauskommt. Es ist ein Spiel mit vielen Unbekannten.